Category 5 – Wie ich Fats Domino aus dem Hurricane Katrina rettete. Autor und Regisseur ist David Zane Meyrowitz. Produziert wurde das Gewinnerstück in der Hörspielabteilung des Schweizer Rundfunks. Die Prix-Europa-Jury war begeistert von dieser, wie sie in ihrer Begründung schreibt, existenziellen Reise eines Mannes, der den verschwundenen Sänger Fats Domino im überschwemmten New Orleans zu finden versucht. Eine Mischung aus Fantasy und zeitgenössischer Aktualität. From my eyes, since you're gone, all I do is cry. Won't somebody help me? Somebody help me. Can't you see that my baby done left me? Legendärer Rhythm and Blues Sänger Fats Domino wird vermisst, seit Hurricane Katrina seine Heimatstadt New Orleans, Louisiana, verwüstete. I heard the news today. Oh no! Seit Sonntagabend hat man von ihm nichts mehr gehört. Heute kam die Nachricht, dass sein Haus überflutet ist. Doch man weiß nicht, ob sich Domino und seine Familie in Sicherheit bringen konnten. Doch nicht der Fat Man! Yes, it's me and I'm in love again. Had no love and say you know when. You know I love you. Yes, I do. And I'm saving all my love in jail for you. Domino, 77, lebt im 9. Bezirk, einem der von Katrina am härtesten betroffenen Teile der Stadt. Alle Versuche, Domino telefonisch zu erreichen, wurden bisher vergeblich. Zöger nicht, Dudek, los! Man will meinen Flieger nicht in New Orleans landen lassen, weil... Katrina is now in the Gulf of Mexico and growing stronger rapidly after leaving at least 6 people dead in South Florida. Many heavily populated areas there are in deep water and without power. Die Gegend steht tief unter Wasser und ist ohne Strom. Stattdessen setzt man die Boeing 747 in dem aus, was man als eins von den etwa 1000 unbedeutenderen Arschlöchern der Welt bezeichnen könnte. Welcome to Charlotte, North Carolina. Category 5. Wie ich Fats Domino aus dem Hurricane Katrina rettete. Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Sonnenaufgang. Irgendwo in den sumpfigen Gewässern von South Carolina. Ich bin nicht als eine Ameise in dieser Armee von schlafenden, zusammengekauerten Amtrak-Passagieren. Der Oberstabsfeldwebel. Eine schwarze Fahrkartenkontrolleurin weckt uns mit Fußstützen runterklappen, Sitze in senkrechte Position bringen und die Essenstabletts hochklappen. Yes, Sir, Madam. Sieh dem Tag ins Auge. In den USA. Atlanta, Georgia. Birmingham, Alabama. Meridian, Mississippi. Ja. Und nur noch 17 Stunden und ich bin in NOLA. N-O-L-A. New Orleans, Louisiana. Hurricane Katrina will likely affect the Louisiana coast with tropical force winds and heavy rainfall by this evening. Every person is hereby ordered to immediately evacuate the city of New Orleans. Menschenskind, New Orleans wird evakuiert. Das heißt, dass alle meine Mitreisenden vorher aussteigen werden, lange bevor wir das Katastrophengebiet erreichen. Da ist auch keiner, der einigermaßen bei Verstand ist, der zu diesem Zeitpunkt nach New Orleans fährt. Außer mir, ja, außer Dudek. Das ist seltsam, weil ich bin kein Draufgänger, ja. Also normalerweise würde ich ein paar Wochen brauchen, um mir für die weißen oder die gestreiften Rettungsringe zu entscheiden, bevor ich den Fat Man vor dem Ertrinken rette. Aber plötzlich ist es alles anders. Raum und Zeit sind zu so einer Art Dudecks jetzt oder nie Stunde zusammengeschrumpft. Was wird mein Blutdruck wohl sagen, wenn ich ihn wissen ließe, wo ich bin und was ich vorhabe? Aber Fats Domino wird vermisst und ich komme direkt im Mang aus der alten Welt hier rüber, um ihn zu finden. Weil ich ihm meine Teenagerjahre verdanke. Der war immer an meiner Seite. Während meiner Akne-Demütigung, während der vorzeitigen Ejakulation. Der war einfach da, als ich meine Angst vor den Mädels in den Schulkorridoren austobte. Fats Domino wurde zum Star mit einer der ersten Rock'n'Roll-Schallplatten. They call me the bad man, 'cause I went to underground. All the girls, they love me, 'cause I know my way around. Domino gab die Tournee in Mitte der 80er Jahre auf und hat die Stadt seither nicht mehr verlassen. Er begründete dies mit seiner Abneigung gegen die langen Busfahrten und seiner Liebe zur Küche von New Orleans. Jambalaya, crawfish pie, feel it gumbo. 'Cause tonight I'm gonna see my machete meal. Two words coastal residents never want to hear. Category 5. Hurricane Katrina now threatens to bring catastrophic damage to coastal Louisiana and Mississippi. Der Fat Man verlässt New Orleans niemals. Und wer außer mir könnte ihn finden? Niemand. Ja. Ja, weil niemand im ganzen Sonnensystem hat diese Hotline zu ihm. Ich musste nur rufen, hey Fats, wo bist du gerade? Und er antwortete, on Blueberry Hill. Oder, was machst du danach, Mann? Und ich brauchte nur zu denken, wie fühlst du dich heute, Mann? Und schon war er wieder da. So war das seit meinem 13. Lebensjahr zwischen uns. Wenn ich mit meinem Transistorradio auf der Schulter durch die Straßen der Stadt ging, die anderen Kids kamen dann und wollten wissen, was gibt's Neues von Fats, wann kommt die neue Single raus? Und nur ich wusste es. Und manchmal gab ich zur Antwort, bald. Und der Titel lautet... I'm gonna be a wheel someday, I'm gonna be somebody. Und das war ja auch die einzige Chance, den Mädels auf einen Meter nahe zu kommen. Normalerweise war ich die wandelnde Pest. Körpergeruch, Mundgeruch, schlechtes Karma. Aber ich hatte eben diese direkte Verbindung zu dem Fat Man, was alle vor Neid ablassen ließ. Ja, und wenn man dann tanzen wollte, ja, dann... Denn gleich an meinem nächsten Geburtstag, als ich mir auf der B-Seite von 13 befand, da war ich dann plötzlich 67. Als ich schlafen ging, da waren meine Glieder noch geschmeidig. Aber dann am Morgen, da hatte ich dann Wadenkrämpfe und Krampfadern. Als ich schlafen ging, da legte ich da meinen Kopf vorsichtig auf das Kopfkissen, um meinen Entenarsch nicht zu zerstören. So nannten wir unsere fettigen Pomadenfrisuren. Alle Haare streng nach vorne gekämmt und zusammengedrückt. Und dann am nächsten Morgen, da war der Kopf dann eine kahle Bowlingkugel. Oft habe ich in den amtlichen Archiven nach diesen verlorenen Jahren gesucht, aber die verstaubten Beamten, die haben nur den Kopf geschüttelt und mir geraten, die Mülltonnen der Vergangenheit zu durchwühlen. Wenigstens kann ich noch ohne Stock gehen. Ich habe auch noch alle meine Zähne, also so ungefähr. CNN is your hurricane headquarters. We are watching a Category 5 hurricane, Hurricane Katrina. As it makes its way towards the city of New Orleans, expected landfall about 5 to 8 a.m. tomorrow morning. Kategorie 5. Hör jetzt nicht auf der Saffir-Simpson Hurricane Scale. Das handelt sich um eine Windgeschwindigkeit von über 250 Stundenkilometern. Gut, dass ich meine kleinen Beta-Blocker nicht vergessen habe. Ach, ihr süßen kleinen Blocker. Meine kleinen Tablettenzwerge, die ich zu meinem Trost immer in der Tasche bei mir habe. Weil, um die Wahrheit zu gestehen, ich kann mit dem Absterben meines Energiesystems zurechtkommen. Mit dem Haarausfall und sogar mit den Anfängen von Impotenz. Also, ne, so ungefähr. Ne? Alle diese Feinde habe ich unter Kontrolle. Nur diesen scheiß Bluthochdruck nicht. Wenn der Blutdruck im Kreislauf Remi-Demi macht, dann wäre ich sein hilfloses Opfer. Und das ist genau der Moment, wo Bruder Panik seinen großen Auftritt hat. Attention, ladies and gentlemen. Our next station stop is New Orleans. What station. We're going to make a safety stop. Moment mal, einen Sicherheitsstopp außerhalb der Stadt? Warum? Once we make that safety stop, then we're going to make our final stop. At that time, you can deboard. Your station should be on your right. Your station should be on your right. Der Bahnhof sollte auf der rechten Seite sein. Wieso sollte? Vielleicht hat der Sturm den Bahnhof versetzt und auf die andere Seite der Gleise geschoben. Thank you, ladies and gentlemen. New Orleans shortly. Also ich muss während dieses Sicherheitsstopps aus diesem verdammten Zug raus, bevor ich eine Panikattacke kriege. Lassen Sie mich raus, sofort, lassen Sie mich raus. Ja, was könnte ich wohl sonst tun, als aufpassen, wo ich hintrete, Lady? Ich passe immer auf, wo ich hintrete, sogar bevor ich am Morgen aus meinem Bett steige. Normalerweise mache ich auf dem Absatz kehrt, wenn ich auch nur eine mögliche Gefahr wittere. Aber jetzt stürze ich mal kopfüber in den Hurrikan Katrina. Eisenherz Dudek. New Orleans! Hey, Fats! Ich habe es geschafft! Ich hab es geschafft! Everything's gonna be alright. Yeah, everything's gonna be alright. Wird alles gut. Klar. Ich werde ein Hotelzimmer finden und ein paar Stunden schlafen. Aber erstmal muss ich meinen Blutdruck messen. Der Augenblick der Wahrheit. Diese 20 Sekunden, der diesem Terror wie von Insekten die Nahrung aus meiner Haut saugen. Ich hasse diese kleine Maschine. Ich sollte sie in den Mississippi River werfen. Für immer. Aber dann, irgendwann, eines Tages, da würde ich sie vermissen und um sie trauern. 140. Nicht schlecht. Aber auch nicht gut. And we're going to restore law and order. These troops know how to shoot and kill, and they are more than willing to do so if necessary, and I expect they will. Shoot to kill. Haben Sie das verstanden, Mr. Dudek? Wo kommt der Name denn her? Ja, der hat eine lange Reise hinter sich, mein Name. Was Sie da gerade gehört haben, Mr. Dudek, ist ein Schießbefehl des Governors von Louisiana. Sie hatten echt verdammtes Glück, dass man sie nicht erschossen hat. Aber ich hab keinen Laden geplündert. Come on! Sie sitzen hier mit dem Beweisstück direkt vor meinen Augen. A Bottle Jack Daniels Whisky. Mit dem Preisschild des Geschäfts, in dem Sie gestohlen haben. Hören Sie mal, die Buddel, die kam hier aus dem Laden, als ich dran vorbeiging. Die ist mir buchstäblich direkt zwischen die Beine geschwommen, als ich im Flutwasser vorbeigewartet bin. Und da hat mir gesagt, das ist doch das ideale Geschenk für Fats Domino. The Fat Man? Sie wissen, wo er ist. Er führt mich hin. Everyone understand me. In the Valley of Tears. Er ist im Valley of Tears. Tal der Tränen. Und wo ist das? Am Bayou. Das ist eine Metapher. Eine was? Eine Metapher. Er versucht mal was zu sagen, indirekt, verstehen Sie? Er hat sich offensichtlich in ein überflutetes Tal verirrt, daher Tal der Tränen, ja. Valley of Tears. Lassen Sie mich Ihre Augen sehen. Ich nehme keine Drogen. Oh yeah. Und was ist das hier? Meine Beta-Blocker. Sie meinen Ihren Amphetamine? Nee. Ich nehme den Fahrstuhl abwärts, ne? Nicht aufwärts, Lady. Ich bin keine Lady. Ich bin Officer Black von 15. Bezirk in New Orleans. Und wenn ich nicht so viel am Hals hätte mit diesem Hurricane, würde ich Sie für Plünderei und ungebührliches Benehmen einlochen. Ja, aber gut, denn bestünde die Gefahr, dass der Fat Man im Tal der Tränen ertrinkt, Black Officer. Officer Black. Verzeihung, Lapsus. Aus welchem Tal von New Orleans sind Sie? Kreuzberg. Kreuz where? Wo ist das? Im französischen Viertel? Berlin, Deutschland. Heiliger Scheiße, Jesus im Himmel. Wissen Sie, wo ich trockene Kleider herbekommen könnte, Officer Black? You crazy? Trockene Kleider, Mister. Alle flüchten vor einem Hurricane der Kategorie 5. Und Sie wollen trockene Kleider. Sie sind derzeit wahrscheinlich der einzige Tourist in New Orleans. Sehen Sie? Das heißt, ich habe eine Sonderbehandlung verdient. Ja, na klar, also ich brauche ein Schlauchboot und ich brauche natürlich eine spezielle Polizeieskorte, um den Fat Man zu retten. Oh, Jesus. Ja, wie sieht's denn jetzt aus in New Orleans? You know, a lot of people have been asking us, what's it like now? And it's essentially ghost town. Geisterstadt, oder? Choppers fly overhead as well, and it's relatively quiet. Ach so. We wanted, though, to take a tour of a center that many people heard about. Ah, das Convention Center. The Convention Center. Wo die Leute Zuflucht gesucht haben. To show you what it looks like right now. Es stinkt hier. The first thing you notice, the smell. Es riecht nach. It smells like. Ja, Leichen. Ja. It smells like dead bodies. Und Pisse. It smells like urine. It smells like people who waded through sewage. Was ist da drunter? Under this comforter, someone has covered up. It's a, oh Gott. It's a dead body and. Eine Leiche. Die lässt man da einfach liegen? At some point they'll figure it out and move it off. Also, selbst jetzt mit 67 verspüre ich keine Lust, meine zukünftigen Stubengenossen kennenzulernen. Aber ich meine, wovor habe ich eigentlich Angst? Vielleicht davor, mir selber unter der Plane zu finden? Irgendeine Leiche vom Hurricane davongetragen? Anonym. Blutdruck. Endlich 0 auf 0. Ja. Komm, los. Dudek, geht ja nicht um Lebenserfahrung, es geht darum, ihn zu finden. All over the country, people wanna know, whatever happened to Fat Domino. So, ich halte mir jetzt also mit einer Hand die Nase zu und mit der anderen hebe ich die Plane hoch. Ja, ich muss ja sehen, wie fett der Tote ist. Und der Tote ist wirklich fett, aber sie ist mit Sicherheit nicht Fats Domino. Keine Ahnung, wie lange die hier schon liegt. Aber die. Nee, die ist noch nicht richtig kalt. Menschenskind. Eine Tonne lauwarm mit Cholesterin. Honey Pie, wie ich sie nennen. Am liebsten würde ich sie unter die Plane kriechen, um mal aufzuwärmen. Ich bin den ganzen Tag durch 30 cm tiefes Wasser hier wartet. Ich kann nicht trocken und nicht warm werden. Honey Pie, hä? Komm. Lass mir dein Gentleman sein, dein Beschützer, ja? Bis in das Land des Rigor Mortis. Who's that right, John the Revelator? Who's that right, John the Revelator? Who's that right, John the Revelator? Writer of the Seth Seal. Well, God came down in the cool of the day. He called Adam by his name. But I refused to answer. He was naked and ashamed. Also den Jack Daniels, den haben sie nicht gekriegt, diese Schlägertypen. Ich hab's so überlistet. Ich hab die Flasche unter Honeypie versteckt. Da hätten sie ja ganzen 150 Kilo hochheben müssen, um da ranzukommen. Jetzt stehen sie dumm da. Alles, was sie gekriegt haben, ist mein Pass, meine ganzen Kreditkarten und $800 in bar. Weiter nichts. Warum die mir zusammenschlagen mussten, das verstehe ich nicht. Offenbar ziehen die hier herum während des Hurricanes und rauben den Leichen die Wertsachen. Ja. Haben sie natürlich unter unsere Plane geschaut. Die hielten mich für eine weitere Leiche, bis sie sahen, dass ich mehr bewegt habe. Ne. Ein weißer Mann, der neben einer fetten, toten, schwarzen Frau schläft. Hey, Jungs, ich hab nur versucht, mir aufzuwärmen. Ich versichere euch, ich hatte keine unfeinen Absichten in Bezug auf Honey Pie. Und selbst wenn ich die gehabt hätte, ich zweifle, dass ich die hätte ausführen können. Ne? Das geht nicht mehr so leicht. Also besonders bei einem Mädel wie Honey Pie. Ja? Das ist ja auch schwierig. Man weiß ja gar nicht, an welcher Ecke man anfangen soll. 170. Puls 99, naja, bisschen hoch, aber normal, nach allem, was ich eben durchmachen musste. Aber trotzdem, ein Beta-Blocker zur Sicherheit. Ach du Scheiße. Right now what we're showing you is Memorial Hospital here, west of downtown New Orleans. Show you the parking lot of the hospital, give you an idea of how deep the water is. Also verstehen Sie, diese Rowdies, war? Die haben mich nicht nur windelweich geprügelt, die sind dann auch mit meinem Bett ab. Social Security Card? Ja, Moment, ich bin in Deutschland versichert. Cash, Mister. Sie müssen bar bezahlen, im Voraus und sofort. Ja, aber mein Bargeld, das haben Sie mir gestohlen. Sie haben weder Geld noch Versicherung. Und Sie wollen, dass wir uns um Sie kümmern? Und wenn der Kiefer bluten würde? Dann würden Sie die letzte Ölung kriegen. Und in der Gosse krepieren. Okay. Hören Sie, da meine Bitterblocker im Convention Center verschwunden sind. $800. $800 nur für das Rezept? Wenn Sie die Pillen in der Krankenhausapotheke kaufen, bekommen Sie einen 1:2 Rabatt. Dann kostet es Sie nur $1,500. Nee, alles, was wirklich fehlt, ist mein linker Trommelfell. Normalerweise Kategorie 5. Aber die Kerle, die haben mit der zusammengeboxt. Wenn ich jetzt versuche, Fats Domino zu erreichen, dann kriege ich nur noch der Tier zur Antwort. Ich hätte gern 2 Gramm von dem Shit, den Sie rauchen. Das muss so eine ordentliche Kategorie 5 Dope sein. Schade, dass ich im Dienst bin. Jetzt habe ich den Kontakt zu ihm verloren. Domino können Sie vergessen. Er steht seit Katharine Tag 1 auf der Vermisstenliste. Er ist nirgendwo aufgetaucht. Ich denke mal, er ist jetzt Futter für die Fische in Mississippi. Ich geb nicht auf, Officer Black. Sobald ich mein Trommelfell aus der Reparatur zurück hab, geh ich wieder auf Suche. You ain't going nowhere, Mister. Sehen Sie sich an. Sie sehen 20 Jahre älter aus als für 24 Stunden, als Sie hier reingekommen sind. Sie haben gebrochene Rippen und blutunterlaufenden Augen. Und ich bin es verdammt leid, Sie ständig zu sehen. Ich will keine Verantwortung dafür tragen, wenn Sie während meines Dienstes abkratzen. Officer Black, mir wird nichts passieren. Ich führe ein verzaubertes Leben. Oh yeah, in Germanland maybe. Aber in New Orleans sind Sie nichts als Alligatorenfutter, Mister. Dort draußen ertrinken noch immer Menschen. Und ich muss meine Zeit damit vergeuden, einem Kategorie 5 Irren aus Berlin nachzujagen. Ich stelle Sie unter Hausarrest. Ja, aber Sie dürfen den 5. Bezirk nicht verlassen und müssen sich jeden Tag hier melden. Und sobald Sie wieder auf den Beinen sind, heben Sie Ihren Arsch ins nächste Flugzeug nach Germanland. So, jetzt ist mein Blutdruck auf 180 gestiegen und ich habe zum ersten Mal seit 10 Jahren meine Tablettenzwerge nicht bei mir. Immer nur um Fingersbreite entfernt, hier in meiner Tasche. Zuverlässig wie treue Kumpel. Das reichte schon, eines der kleinen rosanen Engelchen auf meine Zunge zu tun und noch bevor die Wirkung einsetzte, paff, Kontrolle. Das Schicksal wieder in eigenen Händen. Trotzdem schaue ich mir in dieser schwarzen Masse um nach... Wonach? Fats Domino! Fats Domino? Er kommt nicht hier. Dies ist eine Gospelkirche. Die Rock'n'Roll-Kirche liegt im 9. Bezirk. Domino ertrinkt in den Satanswassern von Rhythm and Blues. Wenn man von dort gerettet werden will, muss man von den Jesuswassern der Gospel reingewaschen werden. Was plagt deine Seele? Ach, wissen Sie, Herr Pfarrer, meine Seele hat vor 67 Jahren aufgehört, sich um sich Sorgen zu machen. Nur mein Blutdruck, der verdirbt uns dauernd den Spaß. Jesus kann das in Ordnung bringen. Du musst nur die himmlische Apotheke anrufen. Aber die Leitung ist gerade besetzt. Hör zu. Father, as we wave through the water, Gott, Vater, als wir da durch das Wasser gewartet sind, my mind thought about the song that my old ancestors used to sing. Hatte ich das Lied im Kopf, das meine Vorfahren sangen. Father, as I walked through that water, all I could see was Lord. Wading in the water, children. God's gonna trouble the water. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen, and amen. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. Siehst du, Bruder? Gott hat deinen Blutdruck getrübt, wie er die Deiche getrübt hat, dass sie brach. Und die Wasser des Mississippi über die Ufer traten. Dein Blutdruck steigt durch Gottes Fügung, wie die Wasser von New Orleans steigen. Ach so. Du trauerst um deine verlorenen Pillen, aber du musst wissen, dass die einzig wirksamen Beta-Blocker den Markennamen Jesus von Nazareth tragen. Nee, Pfarrer. Die einzig wirksame Methode, meinen Blutdruck zu senken, ist Schwimmen. Wenn man auf dem Wasser läuft, arbeitet die Brustmuskulatur nicht genug. Also muss man ein paar Züge im Schmetterlingsstil machen. In New Orleans ist das im Augenblick ja kein Problem. Man wählt irgendeine Straße aus und das ist eine Schwimmhalle. Und in diesem Wasser bin ich in den letzten Tagen 100-mal getauft worden. Ich muss also nur auf schwimmende Autos und Leichen achten. Und auch Alligators eating folks. One man, his whole leg was just chewed off. Alligatoren. Katrina hat ihn ein Krokofestmahl beschert. Jambalaya, Korfisch Pie, Filet Gambo. Seit die Dämme gebrochen sind, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dem Golf von Mexiko und den Straßen von New Orleans. Wir sind alle eine glückliche Familie. Die Slumbewohner und die unbegrabenen Toten und die Kreaturen aus dem Bayou-Sumpf. An Louisiana. Also, wenn man zwischen Alligatoren schwimmt, da hat man echt Zeit, über Panik nachzudenken. Cause when you die, you gotta stand the test. When you die, you gotta stand the test. Normalerweise liege ich nachts ganz ruhig. Mein Blutdruck ist niedrig, Geld auf der Bank. Jede Menge Arbeit, keine Lebenspartnerin, die einem auf die Pelle rückt und unverwirklichbare Forderungen stellt. I'm happy in my blue heaven. Und genau dann gerate ich in Panik. Ja, mein Gesicht glüht, meine Finger zucken, mein Herzschlag macht Stabhochsprung zu den Sternen. Ich sterbe. Na und? Wo war ich denn Angst? Vor dem Sterben? So ein Kinderspiel. Stellst Motor ab. Nicht, wovor man Angst haben muss. Nee, das ist nur Panik. Und mitten in der Panik. Der sadomasochistische kalte Krieg zwischen meinem Körper und meinem Hirn. Du traust dich ja nicht als Erster zu schießen, sagt der eine zum anderen. Ja, und ich nackt und unschuldig wie ein Lamm mitten in der Schusslinie. Aber mit Alligatoren zu schwimmen, ist total Zen. Ich hab mir noch nie so locker gefühlt. In solcher Harmonie mit der Welt um mich herum. Hin und wieder stößt der Fuß gegen etwas, das ich für eine dieser Kreaturen halte. Oder vielleicht ist es auch eine Leiche, die vorbeitreibt. Kein Problem. Nichts kann diesen Augenblick vollkommener Seelenruhe stören. Arsch und Zwirn. 9. Bezirk in New Orleans, Louisiana. Zu Hause bei Mr. und Mrs. Domino. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Das waren seine kostbaren Klaviere. Die schwarz-weißen Flügel. Hier. Seine Andenken. Die goldenen Schallplatten. Ha, hier. Die Fotos mit anderen Rockstars. Hey, Little Richard. Jerry Lee Lewis. Johannes Paul II. Das ist alles da. Aber alles unter Wasser. Und er? Er ist nicht da. Er zeigt jeden Winkel durchsucht. In jeden Schrank halt geschaut, aber... Hey, Fats! An die Wand, du Arschloch! Hände über den Kopf! Na los, los! Und versuch ja nicht, deine Waffe zu ziehen. Ich hab keine Waffe. Leg dich auf den Boden, du Arschloch! Man, es gibt einen Schießbefehl. Ja. Und keiner wird sich einen Scheiß darum kümmern, wenn wir einen Perversen erschießen, der sich hier illegal Zugang verschafft hat. Officer, ich suche nach Fats Domino. Der hat mir vielleicht einen Hinweis hinterlassen. Auf die Knie, du Idiot! Hände hinter den Kopf! Ja, ich tue ja mein Bestes in dieser Lage. Wenn ich mir hinknie, dann bin ich unter Wasser. Was meinst du, Leroy? Wir haben diesen Irren da beim Plündern erwischt. Er hat uns mit was sollen wir sagen? Mit was für einer Waffe hat er uns bedroht? Mit einem Konzertflügel. Ja, Sie könnten sagen, weil ich sie mit Fats Dominos Konzertflügel erschlagen wollte. Sie haben den Polizeichef beleidigt. Sie haben ihn mit Ihren Fats Domino-Nummer zum Weinen gebracht. Meinen Sie denn, dass er im Augenblick nichts Besseres zu tun hat? Werden Sie denn nie erwachsen? Wenn ich keine Beta-Blocker kriege, dann schaffe ich es nicht mal mehr bis morgen. Die kriegen Sie morgen in Germanland. Bei euren beschissenen sozialistischen Medizin. Nein, ich fahre nicht nach Berlin. Oh doch, nee, das werden Sie, Herr Dudek, Sir. Der deutsche Konsul erwartet Sie am Bahnhof. Der wird Sie in den Zug nach Atlanta setzen, wo Sie das nächste Flugzeug irgendwo hin nach Germany. Ja, aber Sie wissen doch, dass ich das Haus nicht geplündert habe, Officer Black. Sie wissen doch ganz genau, warum ich da war. Ich weiß, dass Sie einen Seelenklempner brauchen, Mister. Ich? Nö. Ich bin völlig klar. Ich stehe in der Harmonie in der Welt mit mir herum, ja. Ist doch ganz normal, dass man einen Freund retten will, wenn er ertrinkt. You don't got no friends in New Orleans. Der Fatman war mein Freund. Lange bevor Sie auf den Tropfen von Daddy Sperm ins Sonnensystem befördert wurden, Officer Black. So oder so ist das Ende der Reise für Sie. Dort ist der Bahnhof. Bitte geben Sie mir eine Chance. Ja, ein Leben hängt davon ab. Das von Fats Domino. Seins und meins. Wissen Sie, Herr Dudek, Sie werden nicht nur mit jeder Minute älter. Sie sind bleicher als ein verdammten Totenschädel in der Mardi Gras-Karneval. Ja, und schöner. Weiß wie ein jungfräuliches Papier. Der Vater Tod schreibt Ihren Nachruf auf diese weiße Papier. Jawohl. Jawohl. Ja. Und was für ein Nachruf, Officer Black. Der weißeste Mann unter den weißen Männern. Ich habe in meinem ganzen Leben nie was Lohnenswertes getan. Ja. Niemand hat mir die geringste Beachtung geschenkt. Ich war immer die allerletzte Ameise in der Picknickschlange. Aber jetzt, ich werde Fats Domino ganz allein gerettet und damit der kultivierten Welt wenigstens eine weitere Rhythm and Blues LP gesichert haben. CD. Sie wissen genau, dass ich Sie nicht gehen lassen kann. Der deutsche Konsul erwartet Sie dort drin. Hören Sie mal, ich habe Sie niedergeschlagen. Ja, Sie haben Ihre Pistole abgefeuert. Sie haben mir hier an der linken Schulter getroffen, aber ich bin weitergerannt. Ja, ich bin durch die überfluteten Straßen gerannt, blutend, in Handschellen, Verbrecher, ein gesuchter Mann. Ja. Bisher hat mir noch niemals jemand gesucht und jetzt sucht mal jeder. Die ganze Stadt New Orleans sucht mal, weil ich die Domino-Verbindung war. Wenn ich nur mein Trommelfell geflickt bekäme, wenn ich nur die Telepathieverbindung wiederherstellen könnte, die diese Grobiane im Convention Center außer Betrieb geboxt haben, wenn ich nur meine Beta-Blocker hätte. 195 und steigend. Oh, oh, oh. Oh ja, mein Blutdruck war extrem hoch. An der Gefahrengrenze hoch. Doch jetzt trieb er mir an, statt mich zu bremsen. Ich hatte keine Angst, ausnahmsweise in meinem winzigen Leben. Ich bewegte mich in der gleichen Richtung wie mein eigener Blutkreislauf, statt davor davonzulaufen. Vorläufig. Mein Leben geriet außer Kontrolle, aber ich kämpfte nicht mehr dagegen an. Endlich. Nach 67 Jahren bewegte ich mich in der gleichen Richtung wie mein eigener Untergang. Hoppla. Hier im reichen Teil der Stadt, im Garden District, ist das Wasser so weit abgesunken, dass die Straßenbahn fahren kann. Nur eine Handvoll von unbezwingbaren, Unevakuierten steigt ein. Ja, so, ich habe jetzt ein Rendezvous mit dem Schicksal. In dieser Straßenbahn, die man damals Sehnsucht genannt hat und die jetzt bekannt ist als Number 242. Aber im ärmsten Teil der Stadt steht das Wasser immer noch schenkelhoch. Der Wind ist schwächer geworden. Man kann den Louisiana-Mond sehen. Zum ersten Mal seit Tagen. Niemand in Berlin weiß, wo ich bin. Niemand in der Welt schert sich darum, wo ich bin. Kies, wo sehr? Ein Freund von der anderen Seite. Von der anderen Seite vom Bayou? Von der anderen Seite der anderen Seite. Ach du Scheiße. Was willst du, White Man? Ist kein Bordell hier. Man hat mir gesagt, dass Mambo Vera in diesem Schuppen wohnt. Schuppen? Das ist mein Palazzo. Und was immer du haben willst, ich verkaufe es nicht. Also ich bin wegen ihrer Voodoo-Kunst hergekommen, ja? Was willst du damit machen, falls und wenn du's kriegst? Ich muss Fats Domino sprechen. Dazu brauchst du Mambo Vera nicht. Hey, das ist nicht mein Talent. Und was ist ihr Talent? Leute unglücklich machen. Ja, man hat mir aber gesagt, sie könnten auch Kontakt zu vermissten Leuten aufnehmen. Nur mit denen, die das Glück haben, tot zu sein. Ach, das ist aber wirklich schade. Ich bin nämlich sicher, der Fatman lebt noch. Nun, das ist schon etwas schwerer zu machen. Das kostet eine höhere Spende. Spende? Wie viel? Irgendwas zwischen $50 und $50. Also, ich hab nichts außer dieser Flasche Jack Daniels, aber das ist ein Geschenk. Das tut's, Bruder Bleichgesicht. Gib her. Hast du deine eigene Schlange mitgebracht? Papa, vous qui connaissez tout, bitte. Sei ici donc, sei en bas là. Sei ici la tête. Sei en bas. Ouvre la porte là-bas, moi. Monsieur visage pas à côté moi. Il besoin de voir Fat Man là. Non, c'est Fats Domino. Papa, vous qui connaissez tout, bitte. Entschuldigung, könnten wir das Ritual nicht überspringen? Die Sache hat ziemliche Eile. Der Fat Man kann jeden Moment da trinken. Nein, bevor wir anfangen, musst du ihm eine Opfergabe anbieten. Sonst hat er kein Interesse daran, diese Reise zu machen. Alles, was ich zum Opfern hatte, war der Jack Daniels. Und den haben sie ja schon zur Hälfte getrunken. Der zählt sowieso nicht. Muss ein Glücksbringer-Zauber sein. Ich hab keinen Zauber und ich hab seit ungefähr 67 Jahren kein Glück gehabt. Ja? Keine Schweinblase? Nee. Keinen Eselschwanz? Was? Keinen Giftring? Nee. Kein Totenkopfkettchen? Die Schlägertypen haben mir alles abgenommen, was ich hatte. Deine erste Rasierklinge kriegst du nicht am Handgelenk, wie alle normalen Leute? Am Handgelenk? Nee, niemals. Aber warten Sie mal, wie wär's denn hiermit? Was verdammt ist das denn? Ein Zygmanometer. Ein Swingras? Ja, das misst meinen Blutdruck. Ist einen ganzen Weg von Berlin bis hierher mit mir mitgekommen. Und das trägst du am Handgelenk? Na ja. Na gut, versuch's. Bitte es dem Fatman an. Sonst wird er nicht mit dir reden. ich rufe dich an, Papa Limba, Hüter der Wegkreuzungen, Tore und Dorfeingänge, um diese Dumpfbacke von weißen Mann für eine halbe Stunde auf die andere Seite zu lassen, damit er sich nach einem gewissen korpulenten Pianomann umschaut. Moment mal, warum denn nur eine halbe Stunde? Ich opfere dir die kümmerlichen Reste dieser Whiskyflasche. Ungefähr ein Schluck ist noch übrig. Jetzt musst du mit mir beten. Gut, zu welchem Gott? Spielt keine Rolle. Kommt alles auf Gleiche raus. Allah Akbar. Allah Akbar. Jesus Christus. Jesus Christus. Yahweh. Yahweh. Krishna. Krishna. Jambalaya. Jambalaya, crawfish pie, velet gambo. Cause tonight we're gonna have some fun on the bayou. Was tun Sie da? Man kann nicht einfach auf die andere Seite eintreten, ohne vorher anzuklopfen. I hear you knocking, but you can't come in. Hey, hey, die Hotline ist repariert. Ich kann ihn empfangen. I hear you knocking, go back where you've been. Das funktioniert. Natürlich funktioniert das. Was hast du denn erwartet? Fats, wo warst du, als Hurricane zugeschlagen hat? Yeah, I was sleeping. Ach, geschlafen hast du? Brauchst du irgendwas? Nein, Miss Netten. Okay, okay, nicht. Also, du hast dich geweigert, evakuiert zu werden, und wirst du je wieder nach Hause zurückkehren? I hope so. I like it, darling. Redet nicht viel, dein Gespenst. Hey. Hey. I'm alive and kicking. I'm alive and kicking. I'm alive and kicking. And I'm where I want to be. I didn't want to be evacuated. I'm a New Orleans man. This is where I was born, and this is where I'm gonna die. I was hiding until you found me, Dudek the Dude. Du, Fett, sag mal, wie wär's denn mit Deutsch? Wollen wir nicht Deutsch reden? Selbstverständlich. Ja. Fett, hier das Boot, ne? Das musste ich klauen. Ein toter Mann lag drin. Ich hab ihn über Bord geworfen. Meinetwegen. Bist du auf die falsche Seite des Gesetzes geraten? Ja, weißt du, ich habe mein ganzes Leben auf der richtigen Seite des Gesetzes verbracht. Ja. Und das ist ein richtig geiles Gefühl, mal böse zu sein. Aber du siehst gar nicht gut aus. Bist ganz rot in der Fresse. Und deine Augen quellen raus. Ja, ich habe die Beta-Blocker verloren. Mein Blutdruck ist völlig außer Kontrolle. Hey, du! Ich habe ein Blutdruckmessgerät, wenn du den ausleihen willst. Ich weiß nicht, woher ich es habe, aber es steht drauf, Berlin, Deutschland. Lieber nicht. Wenn ich messe, dann sehe ich, wie hoch mein Blutdruck ist, und das versetzt man Panik, und dann wird er höher und höher, und ehe man sich's versieht, komme ich ins Delirium. Verstehst du? Aber ich muss ein vernünftiger Mensch bleiben. Jetzt ist es an mir, dich zu retten. Nee, ich will nicht gerettet werden, Fatman. Dazu ist es zu spät. Ich habe die Kapazitäten überschritten. Fats, singst du was? Für Dudek? Ich war wie im Rausch. Bum, bum, bum, bum. Auf dem Blueberry Hill, bum, bum, bum, bum, bum, bum, dem Blueberry Hill, bum, bum, bum, bum, bum, als ich dich fand, bum, bum, bum, bum, der Mond stand still überm Blueberry Hill, schien strahlend und klar, als mein Traum wurde wahr. Bum! der Wind in den Weiden spielt, süße Musik. Doch all deine Schwüre, du hieltest sie nie. Nun ist es auf. Doch du bleibst immer in mir, denn du warst mein Rausch auf dem Blueberry. Hör mal, wenn ich jetzt hier an diesem Boot abkratze, ja, dann möchte ich nicht, dass jemand um mich trauert, ja, oder mich in tränenreicher Erinnerung behält. Ich bin einfach aus dem Blickfeld verschwunden, wie eine Nacktschnecke in der Hitzewelle. Ich möchte niemals der Gegenstand von irgendwessen Kummer sein. Bitte, versprich mir eins, Fatman. Und was wäre das? Also, ich will nicht verbrannt werden und ich will nicht unter die Erde. Sag ihnen, sie sollen mal den Alligatoren zum Fraß vorwerfen, wenn der Moment gekommen ist. Mit Vergnügen, Mann. My pleasure. He is one of New Orleans' greatest treasures. Rhythm and blues legend Fats Domino was nearly lost when Hurricane Katrina made landfall. He was rescued by boat and taken to the Superdome. Ich werde hier aussteigen. I'm going to the Superdome. Du? Bist du klarkommen? Wird schon gehen. Wir haben einen langen Weg hinter uns, Fatman. Du hast immer vor allem Angst gehabt. Schon als Kind. Still scared? Ja. But you saved my black ass, man. Du hast ein winziges bisschen Mut aufgebracht. Das war kein Mut, Fatman. Ich habe dir gewagt, für 1-2 Tage erwachsen zu werden und was Wertvolles zu tun. Jetzt muss ich den Preis dafür zahlen. Wo willst du jetzt hinsteuern auf dem Kahn? Naja. Ich werde mal eine Weile treiben lassen, wa? In den Golf, vielleicht nach Kuba oder noch weiter. Wirst treiben müssen. Der Wind hat sich ganz gelegt. Nicht ganz. Der wütet in meinem Blutkreislauf. Misst du deinen Blutdruck jetzt doch? Der Gerät geht von ganz alleine. Da muss ich gar nichts machen. Wie hoch ist er? Kategorie 5. Mann. Kategorie 5. Wie ich Fats Domino aus dem Hurricane Katrina rettete. Dudek, Martin Reinke. Officer Black, Robin Lynn Gooch. Fats Domino, Alan Evans. Mambo Vera, Marie-Hélène Echard. Prediger, Alois.